1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht, wie immer, dienstags, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, ihr kennt die Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist die Laura und Laura ist 20 Jahre. Hallo Laura. Hallo. Laura, was geht's bei dir? Es geht um meinen Ex-Freund. Mhm. Was ist denn da passiert? Ja. Die Beziehung ist halt nicht gut geendet. Das ging nachher eben über diverse Straftaten. Oh. Fangen wir mal ein bisschen vorne an. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? Oder seit wann seid ihr getrennt schon? Oh, schon über ein Jahr. Ein Jahr getrennt. Über ein Jahr. Und wie lange wart ihr zusammen? Auch gar nicht lange. Also die Probleme haben halt erst angefangen, nachdem wir schon getrennt waren. Na, wie lange wart ihr denn zusammen? Das ging nur ein paar Wochen. Och. 5, 6 Wochen, ja. Eine sehr kurze. Ja, ja. So, und was sind dann für Straftaten und Probleme aufgetaucht? Ja, das ging halt nach unserer Beziehung los, von Körperverletzungen über Menschenhandel bis hin zur Prostitution. Körperverletzung bei dir? Ja, ja. Wie kam das? Ihr wart also getrennt und wieso hat er dich dann verletzt? Weil ich ziemlich viele Probleme hatte, halt auch finanziell, genau wie er. Und das hat er sich eben zum Nutzen gemacht. Wie hat er dich verletzt? Was hat er gemacht? Es war im Prinzip typische Körperverletzung, weil er eben auf mich eingeschlagen hat. Ja. Aber ich verstehe es nicht so recht. Du hattest finanzielle Probleme. Ja. Und wieso hat er dann körperliche Gewalt auf dich ausgeübt, wenn du finanzielle Probleme hattest? Hattest du Schulden bei ihm? Nein, aber er hatte auch Schulden. Den musste er irgendwo begleichen. Jetzt hast du gerade noch so ein schlimmes Wort gebraucht. Prostitution. Zwangsprostitution. Zwangsprostitution, genau. Was verbirgt sich dahinter? Hat er dich gezwungen zur Prostitution? Ja. Und so hat er halt seine Schulden dann begleicht. Also, im Klartext, ihr wart ein paar Wochen zusammen. In diesen paar Wochen lief das ja ganz gut. Mhm. Ja? Aber es hat halt einfach nicht gepasst. Und dann habe ich mich eben von ihm getrennt. Hast du dich von ihm getrennt? Du wolltest gar nicht. Mhm. Gar nicht ja. mehr. Und dann ging das Grauen los. Ja, wir haben uns irgendwann wieder getroffen. Ich habe einen Nebenjob an der Tankstelle angenommen, weil ich habe halt einfach das Geld gebraucht zum Leben. Und dann kam man halt den einen Tag bei uns tanken und wir haben halt Nummern ausgetauscht, weil ich halt dachte, okay, schwamm drüber. Wir haben so weiter gar keinen Kontakt mehr miteinander. Mhm. Und dann hat er dich auf den Strich geschickt. Ja. Wie lange ging das? Fast 3 Monate. Du hast es mitgemacht. Ich hatte keine Wahl. Ja, weil er dich sonst noch mehr zusammengeschlagen hätte. Ja. Das andere Stichwort, was du gerade gebraucht hast, war Menschenhandel. Was bedeutet das? Das ist im Prinzip das Gleiche. Also es ist halt in der Anklageschrift als Menschenhandel festgehalten. Hat er dich auf den Straßenstrich geschickt oder hast du in einem Bordell arbeiten müssen? In einem Bordell war das. Hm. Du hast vorher nie in diesem Milieu gearbeitet oder warst nie tätig? Nein, ich bin streng christlich erzogen. Meine Mom hätte das nie erlaubt. Wie waren diese Monate für dich? War die Hölle. Wie bist du dann aus dieser Geschichte nach den paar Monaten rausgekommen? Oder wie ging es dann weiter nach diesen paar Monaten? Ich bin ins Ausland abgehauen. Wohin? Nach Schweden. Wie hast du das gemacht? so mit Freiern mitgegangen. Du bist mit einem Freier mitgegangen? Mit zwei. Ja, das war ja international. Also da kamen Kunden aus aller Welt mit dazu. Mhm. Und ich war schon immer so ein Schweden-Fan. Ich weiß nicht, irgendwas hat mich an dem Land einfach fasziniert. Mhm. Und als sie mir dann gesagt haben, dass sie aus Schweden kamen, habe ich halt gesagt, nehmt mich mit. Und wir haben gleich Ja gesagt. Also du hattest die beiden gleichzeitig als Kunden? Ich habe nicht mit denen geschlafen, nein. Aber das solltest du? Rein theoretisch, ja. Rein theoretisch, ich habe mich mit denen halt unterhalten. Es hat geregnet und wir waren, also es war so ein Saunaclub. Mhm. Und draußen im Garten war noch eine Sauna und bei Regen ist da keiner hingegangen. Also habe ich mich mit denen halt dann hingesetzt. Und dann, wir haben uns da halt dann kurz mal unterhalten. Und du hast denen dann deine Not geschildert und hast um Hilfe gebeten, dass sie dich einfach mit aus dieser Hölle da rausholen sollen. War es so? Im Prinzip ja. Ja, also ich habe denen jetzt nicht genau gesagt, wie schlimm das ist. Also die haben es wohl schon gemerkt, aber... Und das ging da so einfach? Hat denn dein Freund, in Anführungszeichen, dein Zuhälter, das nicht mitbekommen, wenn, als du dann mit denen raus... Nein, er hat es nicht mitbekommen. Also ich habe von 13 Uhr bis 4 Uhr morgens gearbeitet, jeden Tag. Mhm. Er war immer pünktlich um 4 Uhr da. Mhm. Oder um 5 nach 4, aber nie vorher. Mhm. Und ich bin wirklich ein paar Minuten vorher... Also ich habe wirklich alles gesetzt, irgendwo bin ich dann 3:55 rausgelaufen und ich habe denen halt gesagt, die sollen 3:45 rausgehen, damit das jetzt irgendwie keinen Eindruck erweckt oder sonst irgendwas, dass wir da zusammen abhauen wollen. Das ist ja wie im Krimi. Irgendwo schon, ja. So hört sich das an, das ist ja Wahnsinn. Ich bin auch erstaunt und freue mich natürlich für dich, dass die Schweden dir das so geglaubt haben und dass die dich dann auch mitgenommen haben. Haben die dich im Auto mitgenommen? Ja, ich lag auf der Rückbank mit den ganzen Wodkaflaschen. Ja, das ist einfach um einiges billiger in Deutschland. Ja, natürlich. Aber was für ein Zufall auch, dass die, es hätten ja auch schwedische Geschäftsleute sein können, die einfach nur in Deutschland noch weiter arbeiten, aber die sind dann zurück nach Schweden gefahren. Ja, ohne Zwischenstopp. Ich lag halt ein paar Stunden lang auf der Rückbank. Ich habe mich nicht getraut, mich hinzusetzen, weil ich einfach gedacht habe, er fährt hinter uns her oder sonst irgendwas. Und dieser Saunaclub, dieses Bordell, war in welcher Stadt? In Hamburg. Das habe ich mir jetzt gedacht schon, ja. Und dann ja, bist du mit ich bin da geboren und groß geworden und ich habe auch auf der Reeperbahn gearbeitet, eine Zeit lang in der Diskothek und da ist nie irgendwas passiert. So. Während dieser Fahrt, als du dich dann auch versteckt hast und du hattest Angst, dass der hinterherfährt, hast du dann den Männern noch ausführlicher erzählt, in welcher Not du dich befindest? Wir haben gar nicht miteinander geredet erst. Ich lag da und war ganz still, weil ich, weiß ich nicht, es ist irgendwo schon ein bisschen nur unrealistisch, aber ich habe absolut einfach Angst gehabt, dass mich irgendjemand sieht oder hört merkt, dass ich da bin. Ja. Wohin sind die nach Schweden gefahren? Nach Örebro, das ist weiter südlich. Ja, und ja, was hast du dann da gemacht? Ich habe bei denen gelebt. Du hast bei denen gelebt? Ja, einen Monat lang ungefähr. Ich habe... Wie haben die beiden Männer zusammen gewohnt oder wie? Nee, getrennt voneinander. Der eine hatte eine Freundin, der andere war Single, der hat mit einem Mitbewohner zusammen gelebt. Mhm. Und bei dem Mitbewohner habe ich halt gewohnt. Und wie lange? Einen Monat ungefähr. Einen Monat, achso, ja, hast du ja gesagt. Und gab es denn dann intensivere Gespräche mit den schwedischen Leuten? Dass die ja, ich habe es denen erzählt und das ist auch irgendwo schon ein bisschen der Wahnsinn gewesen. Ich habe die halt gefragt, was sie sich wohl dabei denken, eine Nutte aus Deutschland mitzunehmen. Mhm. Und was da haben sie noch zu mir gesagt, wir nehmen keine Nutte mit, wir nehmen ein junges Mädchen mit. Das ist aber ein toller Satz, ne? Ja. Finde ich super. So, dann warst du einen Monat da, hast einfach so da gelebt. Du hast dich da, du warst Gast bei denen, so kann man sagen. Ja. Und ich bin abgehauen mit 150 Euro in der Tasche und den Klamotten, die ich getragen habe. Und ich habe alles von denen bekommen: Essen und Trinken. Wahnsinn. Ja, Zigaretten. Also, du bist rundherum. Und die sind sogar mit mir Klamotten kaufen gegangen, damit ich was zu anziehen hatte, weil ich. Na, das ist ja irgendwo auch schon ein bisschen doof, wenn man ja, klar. eben nur dieses eine paar Klamotten hat. Rundherum gut behandelt worden. Ja, definitiv. Wir haben keine Gegenleistung erwartet, überhaupt nicht. So, und dann bist du nach einem Monat zurück nach Deutschland? Nein. Nein? Nein. Die wollten mich halt zurückschicken, weil der eine hat eben halt, wie bereits gesagt, eine Freundin. Mhm. es war nicht möglich für die, mich weiterhin da zu behalten. Und dann wollten die mich eben zurück nach Deutschland schicken. Und ich habe im Internet Leute aus England kennengelernt. Mhm. Und da habe ich halt die Schweden ein bisschen angelogen. Und ich habe gesagt, dass ich einen Cousin in, dass ich halt Cousins in England habe. Mhm. Ja, und zwei Tage später saß ich dann im Flieger nach London. Zu Leuten, die ich auch überhaupt nicht kannte. Lieber Gott, wir reden jetzt über ein Jahr, über das letzte Jahr quasi, ne? Ja, von Mai bis Juni war das. Wo bist du denn? Wo ich im Ausland war. Ja, und wo bist du jetzt? In Deutschland. In Deutschland. Sagst du mit so einer, sagst du das mit Erleichterung oder mit Angst? Zweierlei. Ich werde mich irgendwo schon nie wirklich sicher fühlen. Also ich habe eine Riegel vor meiner Haustür, ich habe ein Sicherheitsschloss mit drei Schlössern und... Hast du denn mittlerweile die Polizei informiert? Ich befinde mich im Polizeischutz. Ach so. Ich verstehe. Ja, aber ich werde mich nie wirklich sicher fühlen irgendwo. Das heißt, du hast... Weil ich meine, das ist ein Kreis von Albanern, der da mit drin steckt und halt auch ein Teil von den Hells Angels. Verstehe. Aber die Polizei hat dich fest im Blick. Ja. Und du bist anonymisiert wahrscheinlich und lebst irgendwo anonym. Ja. Mein Gott, du bist 20 Jahre alt und hast ein Horror-Krimi hinter dir in diesem Jahr. Wenn man so etwas jetzt erlebt hat, du lebst doch jetzt eigentlich ganz irreal. Du kannst kein normales Leben führen im Moment. Nein, ich habe auch schon verschiedene Therapien ausprobiert. Aber bis jetzt hat keine wirklich funktioniert, weil ich halt auch viele Supergenies als Therapeuten hatte, die eben dann vor mir saßen und sagen, ja, tut mir leid, aber wir können nichts für Sie tun. Für dieses Gebiet haben wir eben, weiß ich nicht, keine Erfahrung oder sonst irgendwas. Also ich wurde sehr oft von Therapeuten eben abgelehnt, wo ich wirklich extrem diese Hilfe gebraucht habe. Das heißt, du hast auch im Moment keine ordentliche psychologische Betreuung? Nein. Was machst du denn den ganzen Tag zurzeit? Ich mache eine Ausbildung. Ah. Wir wollen nicht. Pflege. Ja. Mhm. Ich will jetzt gar nicht so viele Details fragen, weil ich Sorge habe, wir wollen dich in keinster Weise gefährden, dass man irgendetwas kombinieren kann. Ich wollte jetzt auch fragen, ob du Kontakt zu deinen Angehörigen hast. Das will ich erstmal nicht fragen. Ich frage nur ganz allgemein, fühlst du dich... Das ist gar kein Problem. Ist kein Problem. Ich bin... Nein, solange ich nicht sage, wo ich wohne, ist das alles keine Schwierigkeit. Nein, ich bin bei einer Erzieherin groß geworden, nicht bei meinen leiblichen Eltern, so. Weil es da damals halt auch schon sehr viele Probleme hat, gab. Ja, wir haben Kontakt. Lebst sehr du? Guten. Fühlst du dich? Ja, also meine Erzieherin hat damals den Kontakt zu mir abgebrochen, als ich meine erste eigene Wohnung hatte mit 18 und... Als dann diese ganzen Probleme anfingen, ich habe ihr halt nichts davon erzählt. Sie wusste nicht, worum es ging. Und dann hat sie halt den Kontakt irgendwo zu mir abgebrochen, weil sie zu mir gesagt hat, so, krieg dein Leben auf die Reihe. Wenn du soweit bist, kannst du dich wieder bei mir melden. Und dann stand ich halt alleine da. Die Polizei ist eingeschaltet, sie weiß Bescheid, sie beschützen dich. Das heißt, du hast auch Anzeige gegen Unbekannt oder nicht gegen Unbekannt, sondern gegen diesen Mann gestellt. Gegen ihn, ja, aber er hat nur eine Bewährungsstrafe bekommen. Es hat ein halbes Jahr lang gedauert, bis wir den Gerichtsprozess hatten. Ich bin dann halt in einem Polizeikonvoi dahin gebracht worden. Ach so. Ich habe jetzt gerade gedacht, das wäre alles im Laufe dieses letzten vergangenen Jahres passiert. War das noch weiter vorher? Das war nur letztes Jahr. Ach so, und dann kam es schon zum Prozess und so, Bewährungsstrafe und so weiter. Nee, der Prozess war dieses Jahr, im März. Okay. Dann ist klar, das war die ganze Aktion war also voriges Jahr. Ich verstehe. Der hat nur eine Bewährungsstrafe bekommen. Von 2 Jahren, ja, aber dieses halbe Jahr Untersuchungshaft wurde mit angerechnet. Das heißt, es ist dann noch ein bisschen kürzer. Ja. Wie siehst du jetzt deine Zukunft, Laura? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass ich wieder gefunden werde und ich habe in einer Schutzeinrichtung gelebt, also in mehreren Frauenhäusern und dann letztendlich jetzt, wo mein letzter Punkt war, im Prinzip vor meiner jetzigen eigenen Wohnung, das war auch nochmal eine Schutzeinrichtung. Und die haben halt zu mir gesagt, ich habe Fluchttendenzen. Du hast Fluchttendenzen? Ja, und die haben recht. Also, Also was heißt das, dass du fliehst? Verstehe. Ja, ich wechsle die Städte die ganze Zeit. Also ich habe seit letztem Jahr, ich war... Achso, aus Angst, obwohl die Polizei da ist, hast du Angst, dass man dich erwischt? Ja, natürlich. Verstehe. Also ich habe Ein- und Durchschlafstörungen, ich habe einen wahnsinnigen Verfolgungswahn. Ich habe einfach Angst, dass er irgendwann bei mir vor der Tür steht. Na klar. Umso dringender. Also, wenn ich irgendwie an der Bushaltestelle spiele oder sonst irgendwas. Ich gucke ständig auf jedes Nummernschild vom Auto, was an mir vorbeifährt. Verstehe. Einfach denke, dass er irgendwann vor mir steht und mich findet. Umso wichtiger wäre es ja, dass du wirklich einen fundierten Psychotherapeuten an deiner Seite hättest, der sich mit so einer speziellen Thematik gut auskennt und dir wirklich ganz perfekt zur Seite steht. Ich war in so vielen Orten. Ich war in verschiedenen Frauenhäusern und ich war in Lübeck in der Therapie, ich war in Kiel in der Therapie, ich war in Hamburg in der Therapie, ich war in Frankfurt in der Therapie. Laura, wir wollen, ich weiß nicht, ob wir dir noch helfen können. Du hast schon so sehr viel versucht und gemacht, aber ein Versuch ist es ja wert. Wir werden uns jetzt im Hintergrund mal kundig machen. Und dann wirst du von meiner Psychologin, der Sabine, gleich angerufen. Und vielleicht kommt sie, die Sabine, ja doch noch auf eine Idee, wie wir dir vielleicht mit einer Information noch helfen könnten. Das würde mich sehr freuen. Ja, mich auch. Ja. Dann danke ich dir sehr für den Anruf und das Vertrauen. Das ist ja sehr, auch sehr wahnsinnig, das alles so öffentlich zu erzählen. Ja, also das ist ganz einfach, weiß ich nicht. Also auf der einen Seite ist es natürlich schön, jemandem zu erzählen, der mich eben nicht kennt, weil es mir schwerfällt, jemandem das zu erzählen, dem er direkt eben in die Augen guckt. Natürlich. Der direkt gegenüber von mir sitzt. Und auf der anderen Seite kann ich auf diesem Wege vielleicht auch einigen Leuten helfen, die in einer ähnlichen Situation stecken und die eben nicht den Mut haben, da irgendwie rauszukommen, die dann sehen können, dass es eben doch funktioniert und dass man irgendwo dann doch in Sicherheit leben kann. Liebe Laura, ich wünsche dir wirklich alles Glück der Welt. Jetzt legst du bitte auf und wirst von Sabine gleich zurückgerufen. Ja. Toi, toi, toi und alles Gute nochmals. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Mann, das war ja eine Geschichte. 0800 220 50 50, das ist die Telefonnummer. Solltet ihr jetzt bemerkt haben, dass ich ein T-Shirt trage mit dem Namen Domian, dann denkt bitte nicht, er ist jetzt durchgedreht und trägt schon T-Shirts mit seinem eigenen Namen. Nein, das ist ein tolles Geschenk von meinen Twitter-Fans. Ein Hashtag-T-Shirt. In der Mitte @Domian und dann sind rundherum ganz viele Namen von der Twitter-Gemeinde drauf gedruckt, die uns allnächtlich hier verfolgen. Ich habe es ja, ich glaube, es war vorige Woche oder davor die Woche in der Postecke schon gezeigt und mich sehr herzlich dafür bedankt. Bedanke mich jetzt nochmal sehr herzlich dafür und präsentiere also dieses T-Shirt heute Nacht hier und habe es sehr gerne an. Schöne Grüße an Twitter. Jetzt machen wir weiter mit Anneliese. Und Anneliese ist 74. Guten Morgen, Anneliese. Hallo. Anneliese, um was geht's bei dir? Ja, es geht um einen verstorbenen Mann. Ich habe meinen Mann 53 Jahre gepflegt. Bis zuletzt. 53 Jahre? Hast du gesagt? 53 Jahre. 53 Jahre. Du bist 74, das heißt, er war ein junger Mann, als er erkrankte? Er war 24. Ich war 19 und wir waren ein Jahr verheiratet und ich war in der sechsten Woche schwanger. Schwere, unverschuldete Autounfall. Ach du Jörg. Schwere Schädelhirntrauma. Ach du Jörg. Er hat einen Führungsposten gehabt, der war im sechsten Semester Ingenieurstudium und vollkommenes Aus. Wie schwer war er behindert nach dieser Verletzung? Ja, er hat halt dann, Gehirnquetschung. Mit welchen Folgen? Ja, er hat schwere Epilepsie, ganz schwere Depressionen. Er konnte nicht mehr alleine auf die Straße. Er musste immer Begleitung haben, weil er Bewusstseinslücken hat. Er wäre ins nächste Auto reingerannt. Ja, also gehen konnte er. Also, nicht immer, wenn es nicht so schlecht gegangen ist, sondern nicht. Er war hochintelligent nach wie vor und war ganz junger, hübscher Mann. Mhm. Und man hat ihn es auch nicht angesehen. Und wir sind in der Öffentlichkeit sehr angeeckt, weil Menschen, die haben ihn ja nicht gesehen, die haben sie ja nicht. Man hat sie denn an die Glocke gehangen, was er hat. Mhm. Und dann ist er fauler Hund. Und wenn er unterwegs, wenn man beim Arzt Besuch war und hat einen Anzeig gehabt, mhm. ist es so schlimm. Es war einfach schlimm. Da hat man keine Hilfe gehabt. Eine Sau. Also schwere Depressionen, schwere epileptische Anfälle. Ja. Immer wieder auch Bewusstseinsstörungen, kann man das auch sagen? Er hatte, also er hat dann, er war dann nicht da. Glauben, aber er. Mhm. Körperlich, frage ich nochmal körperlich, so. Er hat auch Schmerzen gehabt, ja. Schmerzen, aber bewegungstechnisch ging das alles. Aber er. Nicht immer. Er war auf jeden Fall auf Hilfe angewiesen. Er hätte nie alleine existiert. Dann hast du deinen Mann, den ihr wart junge Leute, als ihr euch kennengelernt habt, und ein Jahr saßt du verheiratet, ja. Dann hast du ihn 53 Jahre betreut und gepflegt. Ja. Das ist eine unfassbare Lebensleistung. Ja. Das ist eine unglaubliche Lebensleistung. Ich habe höchsten Respekt vor dir. Jetzt bin ich aber ausgelaucht. Ich habe mich einfach vergessen. Du hast dich vergessen. Ich habe vergessen, dass ich auch Bedürfnisse habe. Wann genau ist dein Mann gestorben? Am 6. Dezember. Im letzten Jahr? Ja. Mhm. Ja. Wie hast du dieses Jahr jetzt so verbracht, dieses letzte Jahr? Ja, das ist... Ja, die ersten Monate war ich ganz down. Meine Tochter, war da und hat mir zu trinken gegeben. Essen habe ich nichts gegönnt. Ich war einfach... Ich wollte nicht mehr leben. Mhm. Ich habe jetzt auch keinen... Ich weiß nicht, warum ich aufstehen soll. Wie ist dein Mann gestorben? Mein Mann ist sehr schwer gestorben. Er hat Multiorganversagen gehabt. Er war toxisch. Hm. Carbamazepin. Das war ein Dekretal und das hat er nachweislich 40 Jahre genommen. Er hat sehr viele Medikamente genommen. Also Multiorganversagen heißt, der ganze Körper hat nicht mehr funktioniert und er hat sich sehr gequält. Vor 10 Jahre ungefähr ist er langsam gestorben. 10 Jahre ist er gestorben? Ja, also hat er dann, er hat viele Sachen unter Zug gekriegt. Er hat Blutmangel gehabt, er hat Knochenmarkdepression gehabt, er hat Leberschäden hat er gehabt. Also es war einfach. Das heißt, er hat immer geschlafen, der hat sich überhaupt nicht mehr. Ja, ich habe dann die letzten Jahre füttern müssen, das war einfach. Das heißt, tragisch. Gerade er hat Schmerzen gehabt, Schmerzen. Er hat dann auch ein schweres Atemapnoe gehabt, er hat dann eine Maske getragen. Und er war immer bei dir zu Hause? Immer. Das heißt, die nie letzten... einen Tag in der ja, das heißt, die letzten Jahre waren dann, die letzten fast 10 Jahre, waren eine besonders schwere Pflege gegenüber den Jahren davor. Ja. Ich bin ganz fassungslos, Anneliese, was du geleistet hast. Und du sagst, du hast dich vergessen darüber. Ja. Gab es in all diesen Jahren irgendwann den Moment, dass du gedacht hast, ich kann es nicht mehr, ich verlasse ihn? Nie. Niemals. Bitte? Nie habe ich das gesagt. Nie? Nein. Hat er das wertgeschätzt, dass du bei ihm geblieben bist? Ja, die letzten Wochen. Er hat unter anderem gesagt, wir sind beide gläubig. Mhm. Und er hat irgendwas, der Pfarrer, er hat sich gewünscht, dass der Pfarrer zum Abendmahl kommt. Und es ist alles gut gelaufen. Der Pfarrer hat gesagt, ich soll schauen, dass ich schmerzfrei halten kann. Da hat er mehr davon, ist nicht gekommen. Und da war ich fassungslos und habe halt... Anneliese, ich habe das nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Der Pfarrer, er hat das Abendmahl gewollt. Er hat das gewollt, das Abendmahl. Er hat gebeten, dass der Pfarrer kommt. Ja. Ich habe den Pfarrer angerufen und ich habe es nicht geschildert. Und dann hat er gesagt, der Pfarrer, ich soll schauen, dass er schmerzfrei gehalten wird. Er hat mehr davon. Und ist nicht gekommen. Der Pfarrer ist nicht gekommen. Er hat Zeit gehabt. Ja, ist er gestorben, ist nicht gekommen. Und das heißt, du bist alleine bei ihm gewesen, als er gestorben ist. Und der Pfarrer war nicht da. Ich habe halt geklagt, dass der Pfarrer nicht kommt. Dann hat mein Mann gesagt, ich soll mich nicht abtun. Er braucht keinen Pfarrer und er braucht Gott um gar nichts bitten. Er ist reich beschenkt worden. Durch dich? Er ist ein reicher Mann. Dann habe ich gesagt, was willst du ein reicher Mann sein? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, weil ich das Dialekt, dein Dialekt nicht so ganz gut verstehe. Was meint er mit, ich bin ein reicher Mann? Mein Mann sagte, er ist ein reicher Mann. Dann sag ich, brauche ich ihm, du willst ein reicher Mann sein? Das musst du mir erklären. Ja, hat er gesagt, Gott hat ihn beschenkt durch mich. Ja, das sehe ich auch so. Und er hat Gott gefunden und hat anständige Kinder, die sind lebenssüchtig und was will, am Mann noch mehr. Da hat er natürlich vollkommen recht gehabt. Ihr habt also auch Kinder? Zwei Kinder, ja. Drei? Zwei. Zwei. Ja, ist wieder direkt. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber wir kriegen es schon hin. Mal leid. Gar kein Problem. Haben die Kinder sich denn auch um die Pflege des Vaters gekümmert? Die Tochter, ja. Die Tochter hat 3 Wochen Urlaub genommen und die war beim Dauchhaus da. Da hat mir geholfen und nachts war er alleine. Ja. Wenn man so ein unglaublich anstrengendes Leben hinter sich hat und wenn dann der Partner, der dann auch Lebensinhalt geworden war, vollkommener Lebensinhalt, wenn der dann stirbt, was hast du unmittelbar danach gemacht, die ersten Tage? Wir haben beide gebeten. Er hat immer gesagt, ich soll dann loslassen. Er kann nicht mehr. Und ich habe gesagt, ich übergebe dann in Gottes Hand und ich begleite ihn bis zur Pforte. Mhm. Und ich hatte immer Angst gehabt, ich lasse ihn alleine. Mhm. Ich war immer bei ihm, immer, hat mich immer berührt. Und wenn er weg bin, ist er unruhig. Als er dann durch die Pforte gegangen war, wie erging es dir dann die ersten Tage und Wochen? Schlecht, ganz schlecht. Also momentan war ich erleichtert, dass er erlöst war. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du auch in einen tiefen Abgrund gefallen bist. Bin ich jetzt noch. Mhm. Es liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass du in all diesen Jahren auch keinen Freundeskreis hast pflegen können. Die Freunde, die wir gehabt haben, die sind irgendwo weggestorben. Mhm. Und neue Freunde in so einer Situation kann man sie nicht suchen. Mhm. Und das ist natürlich, je älter man wird, auch wenn du jetzt dazu Zeit hättest, umso schwieriger ist das. Dann kommt dazu, ich habe mir vor 4 Wochen im Mittelfuß gebrochen. Mhm. Und das ist irgendwo nicht richtig behandelt worden. Ich glaube immer noch nicht richtig. Das heißt, du bist auch ein bisschen gebunden und bist nicht so variabel. Ich wohne auf einem Land, da gibt es nichts zu kaufen. Das ist ganz schwierig. Ich kann nicht Auto fahren. Und Gott sei Dank fahre ich kein Auto, aber jetzt kann ich nicht Auto fahren. Mhm. Und das ist lauter so. Aber gestatte mir, Anneliese. Ich habe auch kein Gespräch. Ich sehe wochenlang niemanden. Du siehst wochenlang niemanden? Nein. Auch die Tochter dann nicht? Ja, die Tochter, die ruft an und die kommt auch zwei, dreimal in der Woche. Was ist denn mit dem anderen Kind? Das ist ein Sohn? Ja, der macht sich rau. Der macht sich rau? Ganz rau. Wie kommt das? Es war ihm zu viel. Der kranke Papa geht zum kranken Papa und. Das war ihm einfach zu viel. Was macht denn der Sohn vom Beruf? Er ist ein Banker, der hat 8 bis 1000 Mitarbeiter in einer großen Branche. 8 bis 1000 Mitarbeiter, also ist ein Chefbanker. Ein totaler Chef, ja. Das heißt, der Sohn hat richtig viel Geld. Ja, ich brauche Kredit, Gott sei Dank. Naja, aber er könnte dir ja auch viel helfen vielleicht damit. Nein, ich will das nicht. Wenn er mich so ablehnt, dann will ich auch Kredit. Ja, das finde ich eine gute Einstellung. Ja. Das heißt, du bist von dem Sohn... Ich bin Gott sei Dank nicht abhängig. Nein, aber du bist von dem Sohn sehr enttäuscht. Enttäuscht nicht, wehtut mir das. Wehtut dir das, ja. Mir tut es weh. Das ist ein Mann, der eine große Karriere gemacht hat und hat seine kranken Eltern und seinen kranken Vater vergessen. Es war damals, wenn mein Mann verunglückt ist, nicht so wie heute, dass man da abgesichert war. Mhm. Und mein Mann hat die Meisterprüfung damals gehabt, und er war sehr jung, wie wird das alles gemacht hat. Und das bisschen Geld, was man gehabt hat, junge Leute haben ja kein Geld, das war dann weg. Mhm. Und ein halbes Jahr war er ausgesteuert. Und ihr habt den Jungen studieren lassen, vermutlich? Ja. Ja. Beide Kinder. Und das ist jetzt der Dank dafür. Ich bin nachts arbeiten gegangen, weil ich habe ja meinen Beruf nicht ausüben können. Ich habe nachts in die Fabrik müssen, dass ich meine Kinder und meinen Mann ernähre. Da war ja gar nichts da. Die Berufsgenossenschaft hat 14 Jahre nichts bezahlt. Das müssen wir jetzt nochmal sagen. Du bist in all diesem Elend auch noch nachts arbeiten gegangen. Am Tag habe ich mein Kind gehabt und meinen kranken Mann. Um den kranken Mann zu versorgen, um die Kinder zu versorgen und um auch zu ermöglichen, dass der Sohn studieren kann. Der Sohn ist ein erfolgreicher Banker, ein riesenhohes Tier geworden und kümmert sich nicht. Was für eine Schande. Das würde mir auch sehr wehtun. Das kann ich dir sehr gut nachvollziehen. Aber ich muss dir nochmal was sagen, Anneliese. Dass du eine unglaublich tolle Frau bist. Ja. Du müsstest einen ganzen Sack voll Bundesverdienstkreuze bekommen. Du wirst lachen. Die BG, wenn ich telefonisch mit ihnen zu tun gehabt habe, all die Jahre, haben sie gesagt, sie melden mich an, dass sie ein Verdienstkreuz kriege. Ja. Und jetzt, wo mein Mann verstorben ist, haben sie mir Bescheid gegeben, ich kriege keine Rente. Du kriegst keine Rente? Ja, von der BG. Und die haben halt, die sind halt so, die lehnen erst alles ab. Und ja, aber die müssen mir Rente bezahlen. 99% haben von der VDK gesagt, es ist festgelegt, es hat das weiß, dass er die Medikamente verstorben ist. Anneliese, ich glaube, wir beide könnten noch ein paar Stunden miteinander reden. So viel hast du zu erzählen. Nur leider ist ja meine Zeit ein bisschen eingegrenzt hier. Ich weiß es. Und es ist halt einfach schade. Ich kann niemanden anrufen. Weißt du, was wir jetzt machen? Wenn wir beide uns jetzt hier verabschiedet haben, rufen wir dich nochmal an und überlegen mal noch, was man vielleicht doch auch noch tun könnte in deiner Situation. Dankeschön. Ich möchte dir nun nochmal meinen Respekt, meinen höchsten Respekt sagen. Man kann das gar nicht oft genug sagen. Nimm es einfach so hin. Mein Mann war mir auch dankbar. Bis zuletzt, es war ganz peinlich. Das ist auch schön, dass er das so gesehen hat. Ja. So, liebe Anneliese, jetzt legst du bitte auf und du wirst von meiner Sabine zurückgerufen gleich. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Ist gut, ja auch. Danke, tschüss. Was gibt es für Helden in unserer Gesellschaft und niemand und kaum jemand nimmt sie wahr? Und dann werden teilweise Leute geehrt für irgendwas, nur weil sie prominent sind oder weil sie gut Fußball spielen können oder was, weiß ich was. Mann. Achso, ich möchte euch erzählen, was wir morgen für ein Thema haben. Morgen heißt unser Thema Angst. Also morgen ist ja Themennacht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wie immer. Und das Thema heißt Angst vor Zuhause. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ungern nach Hause kommen, weil sie Angst haben. Letztendlich Angst haben, nach Hause zu kommen, weil dort vielleicht ein prügelnder Partner ist oder ein schwer kranker Angehöriger liegt, dass man auch nicht konfrontiert werden möchte mit dem Leid oder weil dort Eltern sind, die völlig verständnislos sind oder auch, weil man einsam zu Hause ist und deshalb Angst hat, nach Hause zu kommen. Also wenn ihr auch Angst habt, nach Hause zu kommen oder Angst vor zu Hause habt, aus welchen Gründen auch immer, dann meldet euch sehr gerne für morgen an unter domian@wdr.de oder mailt oder ruft morgen vor der Sendung an. Ab 0 Uhr sind wir ja wie immer erreichbar. 1.33 Uhr und hier ist Esther und Esther ist 27. Hallo Esther. Hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Morgen oder guten Abend. Ja, guten Abend, guten Morgen, ja. Esther, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich seit Ende Mai mit einem verheirateten Mann eine Beziehung führe. Mhm. Eine richtige Beziehung oder eine Sexaffäre? Nee, eine sehr richtige Beziehung, doch. Du bist verliebt in ihn und er auch? Ja. Wie alt ist er? Wir haben 20 Jahre Unterschied. 24 Jahre? 20. 47. Das heißt, er hat vielleicht auch schon erwachsene Kinder, kann das sein? Sein Sohn studiert schon, ja. Der ist dann nicht viel jünger wahrscheinlich als du? Nee, nicht so wirklich viel. Nee. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Übers Internet. Ich habe eine Anzeige damals geschaltet im Internet. Nach meiner letzten Beziehung war ich mir sehr, sehr lange Zeit eben halt solo. Ich wollte eben halt keine Beziehung haben, weil ich mein Leben eben halt selbst erstmal ordnen wollte und selbst alles überdenken wollte, mein Leben eben halt selbst neu strukturieren wollte, bisschen beruflich vorwärts kommen wollte und habe ich was ganz Unverbindliches gesucht, habe dann gesagt, okay, schalte mal eine Anzeige im Internet für eine Art Affäre. Mhm. Daraufhin haben sich natürlich eben halt viele gemeldet. Was stand in der Anzeige, weißt du es noch? Ja, es stand eben halt drin, dass ich eben, wie alt ich eben halt bin und was ich mir eben halt erhoffe, was ich eben halt mir wünsche und dass ich eben halt einfach nur jemanden suche, für was Unverbindliches, aber eben halt, dass die Sympathie eben halt stimmen muss. Ja, also klar gesagt, also man wusste, woran man ist. Sehr klar gesagt. Und da haben sich viele gemeldet? 140, 150. Das ist ja Wahnsinn. 150, du konntest unter 150 Männern auswählen. Ja, das stimmt. Wie wählt man denn da aus? Wie macht man das? Das waren teilweise sehr, sehr schöne Abende mit einer guten Freundin von mir und ein, zwei Flaschen Rotwein. Ah, verstehe. Haben die Männer, die haben auch Fotos geschickt und was dazu geschrieben? Ja, es war teilweise wirklich, wo ich einfach nur gedacht habe, ich so um Gottes Willen. Also ich habe sehr, sehr viele Sachen überhaupt gar nicht gelesen. Ich habe sehr, sehr viele Sachen ausdiktiert, bevor ich sie irgendwie mir nach den ersten zwei, drei Sätzen schon. Sag mal, schicken die Jungs bei solchen Anzeigen auch zum Beispiel Nacktfotos? Ja, es gibt genug bescheuerte, Entschuldigung, dass ich das sage, aber die sowas machen, ja. Die wurden natürlich gleich raussortiert. Ja, natürlich. Natürlich. Die habe ich jetzt. Und warum hast du dich dann für diesen gerade entschieden, von diesen vielen Angeboten? Weil was er geschrieben hat, so kam eben halt ehrlich rüber. Es war jetzt nicht eben halt sofort drauf auf, eben halt nur Sexuelle eben halt gesehen, sondern eben halt von vornherein eben halt, dass man sich eben halt erstmal kennenlernt, sich erstmal eben halt ein bisschen beschnuppert und dann eben halt noch weiterschaut. Und vom Bild her gefiel er dir auch gut? Eigentlich überhaupt, weil ich passte überhaupt gar nicht in mein Schema rein. Ach so. Das ist ein typisches Männerschema, passt das überhaupt gar nicht rein. Er ist 20 Jahre älter und überhaupt gar nicht. Aber er war eben halt so ganz nett. Dann habe ich mich unverbindlich mit ihm getroffen, in der Stadt eben halt auch bei uns. Und wann hat es denn gefunkt? Nach drei, vier Wochen. Ach so, erst nach drei, vier Wochen. Wir haben uns öfters so getroffen. Ja. Wir waren mit dem Hund am Rhein spazieren oder sind was trinken gegangen. Und du bist auch ganz sicher, dass es bei ihm auch gefunkt hat? Mittlerweile mehr als sicher, doch. Ja, mehr als sicher. Mhm. Was sagt er denn über seine Ehe? Ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Er ist seit 25 Jahren verheiratet. Er kennt diese Frau seit 27 Jahren. Hat mit ihr eben halt zusammen einen Sohn. Er war selber schon drei Jahre lang von dieser Frau getrennt, ist aber dann jetzt zurückgekehrt, weil er damals hat schon seit Jahren immer andere Partnerschaften gehabt, das muss ich dazu sagen. Er war 8 Jahre lang schon mit einer Frau zusammen, hatte eine Beziehung, die er auf der Arbeit kennengelernt hatte. Die ist damals umgezogen beruflich. Hat die Ehefrau davon gewusst? Ich glaube nicht. Also er redet darüber nicht. Ich habe ihn auch nicht so spezifisch darauf angesprochen, aber ich glaube nicht. Das heißt, da ist eine große Unzufriedenheit in dieser Ehe schon lange Zeit, kann man sagen. Und er ist immer wieder ausgebrochen, hat aber nie eine wirkliche Konsequenz gezogen. Nee, nur einmal eben halt diese drei Jahre, wo er eben halt von ihr eben halt getrennt war. Und dann hat er eben halt so exzessiv gelebt, wahrscheinlich mit zu vielen anderen Frauen, und hat keine richtige Struktur in seinem Leben gefunden, dass er deswegen auch nur zu ihr zurückgekommen ist. Nicht, weil es die wahre große Liebe ist. Das war ja nicht, dass ich jetzt eben halt bin. Genau. Wie ist jetzt die Perspektive? Was sagt er, wie die Zukunft aussehen sollte? Es ist alles noch viel zu frisch. Wir haben uns unter ganz anderen Umständen eben halt kennengelernt. Dass er aber noch nie so gefühlt hat, eben halt so intensiv und so emotional und dass er auch so in seinem Leben noch nicht reagiert hat, dass er eben halt so lange immer auf Geschäftsreise ist, weil es Glaubst du ihm oder pinselt er dir sehr viel Honig um die Nase? Nee, das glaube ich ihm schon. Das definitiv. Ich bin nicht der Mensch, der eigentlich normalerweise sehr, sehr, sehr leichtgläubig ist und sehr gutgläubig ist. Also ich bin eigentlich schon so auch so ein Bauchmensch, der immer nach dem Bauchgefühl eben halt handelt und agiert. Aber das glaube ich ihm definitiv. Aber ich merke auch eben halt, dass da, obwohl er mich eben halt liebt, dass wir eben halt sowas Intensives miteinander haben. Wäre er denn bereit, seine Ehe für dich zu verlassen? Ich weiß es nicht, vielleicht irgendwann mal. Also jetzt momentan definitiv nicht, weil es ihm wahrscheinlich noch viel zu frisch ist. Was möchtest du denn? Ja, ich hätte es schon gern. Also das wäre das allererste Mal in meinem Leben, wo ich mir vorstellen könnte, mit einem Mann was Festes anzufangen. Ich hatte auch schon längere Beziehung, die auch über 3-4 Jahre eben halt schon ging, hatte ich ja auch schon in meinem Leben. Aber es war so nie was, wo ich einfach gesagt habe, mit den Menschen könnte ich mir also, was fest vorstellen. Also bist du jetzt in so einer Situation, es ist noch relativ frisch, seit Mai, sagst du, läuft die ganze Geschichte, wo du das noch beobachtest. Aber die Frage ist, wie lange du das noch beobachten solltest dann. Und wie lange ich das immer noch kann. Weil genau, und ab wann du sagst, also entweder wird's richtig oder gar nicht. Denn genau. ich wäre schon so ein bisschen misstrauisch bei ihm, weil er ja immer wieder so Sachen gemacht hat in seiner Vergangenheit. Gut, er hat sich ja auch mal getrennt von seiner Frau, aber ist dann irgendwie wieder zurückgekommen. Irgendwie klingt das alles ein bisschen diffus und nicht so klar. Sei nur auf der Hut, rate ich dir, Esther, sei nur auf der Hut, dass er nicht mit dir spielt. Er wird sich beweisen können in seinen Gefühlen, wenn er irgendwann auch klare Konsequenzen in seinem Leben zieht. Nur dann würde ich es ernst nehmen. Der kann dir 1000 Sachen erzählen, wie toll du bist und du bist zum ersten Mal die tollste Frau und weiß ich was alles. Aber geht viele Risiken mittlerweile ein für mich. Das ist das, was mich eben halt so arg misstrauisch macht und was eigentlich wieder dann für ihn spricht. Da geht so viele Risiken mittlerweile ein. Ja, aber das ein. Ist doch kein Grund zu misstrauen. Das ist doch gut. Ja, aber wie ernst er es nicht mehr meint. Also so, dass wir eben halt, dass das eigentlich alles mal ans Tageslicht kommt. Also dieses Misstrauen. Wir wohnen beide in der gleichen Stadt sozusagen. Also er wohnt ein bisschen außerhalb. Ja. Wir bewegen uns ganz frei. Es ist jetzt nicht so, dass sonst eben halt nur bei mir zu Hause. Ja gut, aber das ist doch, für dich ist es doch egal. Und letztendlich ist es doch wiederum auch ein Zeichen von ihm, dass er sich auch bereit ist, das Risiko einzugehen und vielleicht irgendwann wirklich volles Risiko zu fahren. Ja, weil wir werden jetzt auch bald zusammen im Fernsehen zu sehen sein und von daher, Ihr werdet im Fernsehen zu sehen sein? Mhm. Wie das? Ja. Ich bin Gastronomin vom Beruf her. Mhm. Und in dem Laden, wo ich arbeite, ist jetzt ein Restaurantfilmtipp gedreht worden. Mhm. Und es waren die Mitarbeiter, die eben halt nicht am Arbeiten waren, durften eben halt noch Leute zum Probeessen eben halt mitbringen, einladen. Und ich hab das ist ja lustig. Und da war er da. Da war er zum Probeessen. Ja, da. Mit ein paar anderen Freunden von mir zusammen da. Genau. Wir sind natürlich auch gefilmt worden, logischerweise. Mhm. Ja, Esther, ich würde es mir noch an deiner Stelle ein paar Monate, höchstens noch ein paar Monate angucken und mitleben, miterleben. Und dann musst du, finde ich schon, musst du was sagen, was du willst. Und dann er weiß, was ich will. Er weiß es. Gut. Ich habe es eben heute nochmal gesagt. Ja, okay, aber dann muss auch dann was Konkretes hinterher rauskommen. Werde nicht eine von diesen Beziehungen, die es tausendfach gibt, wo das fünfte Rad am Wagen dann Jahre und Jahre, Jahre neben der Hauptbeziehung herläuft. Das ist nicht gut. Und dafür bin ich, das halte ich auch gar nicht durch. Und da zerbricht man ja selber dran. Ja, da zerbrechen alle Leute über kurz oder lang. Esther, dann wünsche ich dir, dass das eine gute Liebe wird und dass ihr euch wirklich findet. Ja. Dass, trotz des Altersunterschiedes, der dich in diesem Fall ja nicht stört, dann ist es ja auch egal. Ja. Dankeschön. Ja, liebe Esther, alles Gute von Herzen. Tschüss, viel Glück. Ja, tschüss. Du machst eine tolle Sendung. Vielen Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Apropos Altersunterschied, ich muss ja noch mal ein bisschen mein T-Shirt hier präsentieren, wo ihr euch so viel Mühe gemacht habt. Da habe ich die Jacke gar nicht so vorfallen lassen. Apropos Altersunterschied, ich habe heute Abend bei Maischberger dieses Pärchen aus Österreich gesehen, wo der Junge oder der Mann, na Junge muss man ja sagen, 15 ist und die Frau, die Lehrerin, die Handballlehrerin von ihm, 40, über 40. Und die haben sich kennengelernt, da war der 14, der Junge, oder 13 nur. Und die haben da über ihre Liebe gesprochen. Naja, ich fand das ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, und mir dreht sich da der Magen rum, aber das ist ja nicht unser Thema. Hier ist Jens und Jens ist 37. Hallo Jens. Ja, hallo. Hallo Jens. So, ja, jetzt sind wir ich bei. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnern kannst. Wir haben vor etlichen Jahren schon mal gesprochen. Ich habe damals zu dir gesagt, ich möchte mir meinen Hintern zunähen lassen. Du hattest ganz schlimme Geschichten im Analbereich. Ja, genau. Ganz schwere Fisteln, kann das sein? Genau, ja. Mit der Haupterkrankung Morbus Crohn. Mhm. Und da kam ja auch dann damals von deiner Redaktion noch von Zuschauern oder Zuhörern noch Reaktionen. Die haben gesagt, lass es nicht machen. Ich habe es jetzt halt machen lassen. Das ist zwar schon seit 2009. Mhm. Ich habe es machen lassen und ja. Ich habe bessere Lebensqualität. Ich lebe besser. Ich weiß noch, das war eine ganz schwierige Frage damals. Ja. Soll man den Darmausgang verlegen? Ja, ich habe dich auch danach noch angerufen. Da habe ich, das war eine Zwischenstufe. Da habe ich nur den künstlichen Darmausgang bekommen. Mhm. Ja. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz für die Leute, die sich nicht daran erinnern können, das ist ja schon eine ganze Weile her, ja. Wie schlimm es dir damals ging, was der Grund war? Also die Grunderkrankung ist Morbus Crohn, das ist eine, chronisch entzündliche Darmerkrankung. Mhm. Und ich hatte halt Hauptbefall war Rektum, Enddarm und mit Fisteln, die dann hinten halt rausgeblüht haben, auf gut Deutsch gesagt. Wie weit blühten die raus? Wie viele Zentimeter? Das kannst du dir ungefähr vorstellen. Das sind Öffnungen, die dann am Hintern waren. Mhm. Und dann hat es rausgeeitert. Und wenn die verschlossen waren, haben sich dann richtige Abszesse gebildet. Und so weiter und so fort. Das waren Schmerzen ohne Ende. Also war ein richtiges Gewächs, kann man sagen, im Analbereich. Ja, ich habe da richtige, damals wurde diagnostiziert Fuchsbauartig. Hm. Im Anal, also, im Enddarmbereich. Ja, und Fuchsbau, also jetzt um den Schließmuskel herum. Und da waren perianal und also mit Fachbegriffen brauche ich jetzt nicht zu. Nee, aber es wuchs also halt raus, kann man sagen. Es ging einige Fisteln auch durch den Schließmuskel durch und mhm. Ich habe Fistel-Sanierungen gehabt, weil die Ärzte ja damals der Meinung waren, sie wollten unbedingt sanieren. Sanieren heißt, sie rausnehmen die Fisteln, ne? Oder ja. Öffnen. Und dann hieß es, es ging ging durch den Schließmuskel durch und haben die gesagt, wir können versuchen, aber die Kontinenz ist nicht gewährt. Da habe ich gesagt, dann mach doch da alles zu und ja. Also ich glaube, das wird jetzt auch schon allen Leuten klar. Man kann ja ahnen, in welcher schwierigen und schrecklichen Situation du dich befunden hast. Zudem sehr schmerzhaft, ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Die Schmerzen von den Operationen, das waren mindestens 4 Operationen, die eigentlich umsonst gewesen sind, wenn sie gleich das so gemacht hätten, wie ich das wollte, sprich die Rektumamputation. Rektumamputation, sagst du. Da stelle ich mir als Laie vor, dass einfach der Schließmuskel zugenäht wird und der Darmausgang... Nein, da wird auf gut Deutsch das A-Loch wurde rausgeschnitten. Ach so. Ja, und in manchen Fällen kann man das zunähen, konnte man bei mir halt nicht, da musste man halt einen Schwamm reinnähen und das musste dann von innen nach außen ausheilen sozusagen, selbst zuwachsen. Ein Schwamm musste man einnähen? Ja. Und was für ein Schwamm? Einen synthetischen Schwamm? Ja, der wurde eingenäht und nach 5 Tagen wurde, es waren insgesamt allein für die Rektumamputation waren es ungefähr 6 Operationen. Und ist der Schwamm immer noch da drin? Nein, das war ja 2009. Hm. Und ich habe 2010 habe ich noch ein ganz kleines Loch gehabt, aber das ist jetzt auch zugewachsen. Also sprich, das musste von innen nach außen zuwachsen. Von innen nach außen. Und welche Funktion hatte dieser Schwamm? Der Schwamm wurde eingenäht, damit die Wunde nicht vernarbt, sondern da hat sich das Gewebe in den Schwamm eingewachsen und dann wurde der Schwamm wieder entfernt, sozusagen, dass da die Granulation, die Wundgranulation weiter fortschreiten kann. Ist es denn das jetzt? Das waren insgesamt, die Rektumamputation war eine Operation und 5-mal wurde der Schwamm gewechselt und danach hat der Doktor gesagt, okay, der Professor hat gemeint, er müsste noch eine Vakuumpumpe Aber das wäre jetzt, ne, ja, das würde jetzt den Rahmen der Diskussion sprengen oder so, sozusagen. Okay, sagen wir, halten wir erstmal fest, dass du durch die Hölle gegangen bist. Ja, okay, ich bin mit Morphin und Opiaten, ja, bin ich. Das glaube ich allerdings auch. Stillgelegt worden sozusagen. Geht es denn jetzt einigermaßen gut? Also mir geht's jetzt blendend. Blendend geht es dir. Ja. Das ist doch eine Aussage nach all dem. Also hinten ist alles zu, unten ist alles zugenäht. Ja. Alles gut verwachsen. Ja, das ist... Da kann doch nichts Schlimmes mehr... Das ist nicht, wie gesagt, damals gesagt, ich will es mir zunähen lassen. Das ist halt von innen nach außen zugewachsen. Mhm. Und mir geht's jetzt blendend. Und du hast jetzt einen künstlichen Darmausgang in der Seite, wenn man das so kennt? Ja. Ja. Nee, das heißt auf der Seite oder so, Unterbau. Unterbau, okay. Ja. Mhm. Und diese Fisteln, die da damals in dem Enddarmbereich gewachsen sind, die können nicht sonst irgendwo anders im Darm auch wachsen? Ja, die könnten theoretisch, weil ich ja die Grunderkrankung Morbus Crohn, genau, ist ja damit nicht geheilt. Mhm. Die könnten theoretisch auch dann auch irgendwo auf der Bauchoberfläche. Aber wir wollen es nicht beschwören, im Moment ist alles in Ordnung. Im Moment ist alles in Ordnung, aber sie könnten theoretisch, aber selbst wenn, könnte man die besser versorgen, als wenn man die am Hintern hat. Jetzt bist du 37 Jahre alt. Ja. Und hast ja schon den Wahnsinn hinter dir mitmachen müssen. Ja, das waren in den letzten 2,5 Jahren, in den letzten 3 Jahren 11 Operationen. Genau, und davor hattest du die Erkrankung ja nur auch schon. Das heißt, wie lange bist du überhaupt schon Morbus Crohn erkrankt? Das ist noch nicht zurück, also erkannt wurde 2003. Mhm, verstehe. Also, aber rückwirkend könnte man sagen, seit meinem 5. Lebensjahr, also sprich 32 Jahre. Also du rufst heute mit einer guten Nachricht an. Damals war es ganz schrecklich. Ja, und ich möchte auch gerade die... Leute, die an Morbus Crohn erkrankt sind, die sich davor sträuben mit einem künstlichen Darmausgang. Man kann es auch vorübergehend machen. Mhm. Aber ich habe jetzt, weil ich ja auch für eine Vereinigung jetzt ehrenamtlich arbeite, ich kenne viele Morbus Crohn Erkrankte, die haben einen künstlichen Darmausgang bekommen. Und die sagen, hätte ich es mal früher gemacht. Also ein Plädoyer deinerseits für diesen Eingriff. Und wenn es wirklich sein muss, wenn das Leiden, weil Morbus Crohn ist eine Krankheit, es gibt Leute, die, okay, die haben jahrelang nichts, keine Beschwerden, aber es gibt Leute, die haben auch Dauerschub. Okay, also das war eine Stellungnahme von jemandem, der es wirklich im eigenen Leib erfahren hat und der sagt, wenn es so schlimm ist, macht es, Leute, es ist nur eine Verbesserung. Ich freue mich sehr, Jens, dass du nochmal angerufen hast und wie du gemerkt hast, habe ich mich sehr gut an das Gespräch erinnert, obwohl es auch schon eine Weile zurückliegt. Ich freue mich, dass... Du hast ja damals zu mir gesagt, ich soll mich melden, wenn ich soweit war. Genau, ganz genau. Und das hast du jetzt gemacht, das finde ich sehr toll. Ja. Und wünsche dir wirklich weiterhin alles Gute und dass du weiterhin jetzt gut und relativ beschwerdefrei leben kannst. Das wünsche ich dir. Und wenn du möchtest, kannst du ja auch mal die ILCO nennen. Also die ILCO, das ist die Vereinigung für Stomaträger, also für künstliche Darmausgang. Haben wir jetzt hiermit genannt. Ja, okay. Heißt ja. Lieber Jens, alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Und hier ist die Katrin. Katrin ist 44. Guten Morgen, Katrin. Hallo? Ja, Katrin, hallo. Ja, ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, wie man es nennt, missbraucht oder vergewaltigt worden. Wann? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Vor ungefähr 2 Monaten. Vor 2 Monaten? Ja. Von wem? Von meinem eigenen Mann. Mhm. Was ist da genau passiert vor 2 Monaten? Ich habe ein Kind, ich habe 2 Kinder. Mhm. Und sind das eure gemeinsamen Kinder? Ja. Mhm. Und ja, der eine hat eine Behinderung. Und ich habe mir da dafür ein Tabu verschreiben lassen. Was? Dieses Beruhigungsmittel? Ja. Und weil dich das so anstrengt, die Versorgung des Kindes. Ja. Wie alt ist das behinderte Kind? 12 Jahre. Welche Behinderung hat es? Autismus. Mhm. Und ich habe Bilder entdeckt. Entschuldigung. Wo ich weiß nicht, nennt man es Missbrauch, nennt man es Vergewaltigung, keine Ahnung. Du hast Bilder davon entdeckt? Ja, auf dem Computer. Das heißt, du hast dieses starke Beruhigungsmittel Tavor genommen? Ich hab's nicht genommen. Du hast ich hab's eingeflößt. Ich hab's ins Bier bekommen. Und ich war weggetreten und hab die Bilder entdeckt und ja. Mhm. Wo dein Mann sich sexuell an dir vergangen hat. Das kannst du sehen auf diesen Bildern. Ja. Du kannst dich an den Vorgang gar nicht erinnern. Nein. Ich kann mich noch erinnern, wie ich einmal fast zu mir gekommen bin und hab gesagt, was machst du? Und er hat gesagt, ja, Entschuldigung, aber ich bin geil auf dich. Mhm. Und mehr weiß ich nicht. Wie lange seid ihr denn schon verheiratet? 23 Jahre. 23 Jahre. Mhm. Wie ist denn die Ehe ansonsten? Naja, schwierig, kompliziert, aber das hätte ich nie erwartet. Hast du ihn denn angesprochen, nachdem du es entdeckt hast? Ja, er hat abgestritten. Und woher kommen die Bilder? Ja, Fotoapparat, Handy, ich weiß es nicht. Na, aber wenn er es abstreitet, er kann ja nicht abstreiten, die Situation, in der du da zu sehen bist. Wie? Ja, hat er dann erstmal abgestritten und hat er dann gesagt, okay, habe ich gemacht, war ich neugierig. Ach, er hat dann doch gesagt, er hat es gemacht. Ja, er hat es dann zugegeben. Und erst hat er gesagt einmal, dann waren es dreimal, dann war es viermal. Er hat zugegeben, dass er dir das Tavor in ein Getränk gemischt hat. Ja. Und er hat zugegeben, dass er dich dann vergewaltigt hat. Ja. Das ist ja unglaublich dramatisch. Ja. Was ist denn genau auf den Bildern zu sehen? Wie hat er dich denn missbraucht? Er hat mit Vibratoren vorne, hinten, wie er gesagt hat, Entschuldigung, reingeschoben. Hm. So hat er es ausgedrückt. Sind das Videos oder Fotos? 42 Bilder, zwei Videos. Ich habe nicht alles gesehen. Ich war unter Schock. Hast du dieses Material? Nein, das hat er verschwinden lassen. Das hat er verschwinden lassen? Ja. Ich weiß nicht, ob es irgendwo noch ist. Oder ob es wirklich vernichtet hat. Denn du musst deinen Mann anzeigen. Das ist eine ganz klare Sache. Es ist nur sehr schade, wenn du jetzt das Material, das Beweismaterial nicht mehr hast. Nee, habe ich nicht mehr. Ich würde es trotzdem tun. Es ist ein schwerstes Vergehen, dessen er sich da schuldig gemacht hat. Ja. Er sagt, er gibt dann sogar zu, er hat es gemacht. Ja. Aber für ihn ist es Missbrauch. Ach, es ist nur in Anführungszeichen Missbrauch für ihn? Mhm. Schämt er sich nicht? Ich glaube nicht. Er hat sich auch nicht entschuldigt? Ja, er hat gesagt, es tut mir leid, aber was ist das schon? Aber dich muss es ja unglaublich treffen und verletzen und zusammen... Es ist früh da und es ist abends nicht weg. Und wenn ich schlafe, habe ich Albträume. Und wenn ich aufwache, habe ich einen Durchfall. Ich fühle mich völlig neben der Kappe. Also, ich finde, dieser Mann gehört angezeigt und ich finde auch, dass du von diesem Mann weg musst. Denn das Vertrauensverhältnis ist ja kolossal zerstört. Ja, ist es. Wie kann ein Ehemann einer Frau das antun? Weiß ich nicht. Vor allen Dingen, wenn man so lange verheiratet ist, zwei Kinder miteinander hat. Ich weiß es nicht. Hast du dich schon irgendwo bei jemandem darüber geäußert? Ja, ich habe mich bei einer Organisation gemeldet, wo Missbrauch und habe da auch einen Termin übermorgen. Sehr gut. Und wir werden jetzt auch noch mal gucken, ob wir dir auch noch einen Ansprechpartner geben, wohin du dich wenden könntest. Ich rate dir dringend, jetzt auch wirklich was zu unternehmen und Konsequenzen daraus zu ziehen. Du kannst bei diesem Mann kannst du nicht mehr bleiben. Das geht nicht. Katrin, ich bitte dich aufzulegen und du wirst noch mal gleich von meiner Psychologin zurückgerufen. Mhm. Okay. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, mein Lieber, in der Technik heute Nacht Christoph Gellert. Morgen heißt unser Thema Angst vor Zuhause. Wer von euch hat Angst vor Zuhause, weil doch vielleicht irgendetwas Schlimmes auf euch wartet oder etwas Schlimmes euch erwartet? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch morgen schon ab 0 Uhr. Die Leitungen sind dann geschaltet oder mailt uns domian@wdr.de. Angst vor Zuhause, unser Thema morgen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht.